Nur wenige Wochen zuvor verlässt ein mittelgroßer, untersetzter Mann den eingelaufenen Zug auf dem Münchner Hauptbahnhof. Den Hut tief in sein Gesicht gezogen und in einen dunklen Mantel gehüllt, verliert er sich nach wenigen Schritten im Gewühl der Reisenden. Als er den Ausgang erreicht, lösen sich einige Schatten aus der Dämmerung. Junge Männer in derben grauen Jacken, die den Ankömmling erwarten. Sie grüßen stumm und geleiten den Gast zu einem Wagen, der in einer stillen Seitenstraße wartet. Freiherr Rudolf von Sebottendorf, einer der geheimnisvollsten und einflussreichsten Gestalten der völkisch-esoterischen Bewegung, ist nach Deutschland zurückgekehrt. Über sein Leben ist wenig bekannt. Folgt man den spärlichen Dokumenten, so wurde er im November 1875 als Adam Alfred Rudolf Glauer in Hoyerswerda geboren. Nach einer Ingenieursausbildung verliert sich seine Spur im Dunkel der Geschichte. Um die Jahrhundertwende verlässt Glauer, der auch die Decknamen Glandeck und Torre benutzt, Deutschland in Richtung Ägypten. Womit er seine Reise finanziert und wie er sein Leben fristet, ist bis heute ungeklärt. Nachgewiesen ist ein längerer Aufenthalt in Alexandria, wo zur gleichen Zeit auch der Sohn eines eingewanderten deutschen Kaufmanns die evangelische Schule besucht. Viele Jahre später würde er in Deutschland zur Führungsriege der nationalsozialistischen Bewegung und zum innersten Zirkel eines Geheimbundes gehören, den Glauer ins Leben gerufen hatte. Sein Name ist Hess, Rudolf Hess. Ob sich die beiden schon in Alexandria begegnet sind, ist nicht belegt. Glauer verlässt Ägypten, um kurz danach in der Türkei aufzutauchen. Es beginnt eine Verwandlung, an deren Ende nichts mehr so ist, wie es einmal war. Irgendwo in den unzugänglichen Bergtälern des türkisch-persischen Grenzgebietes begegnet er dem einflussreichen Orden der Baktaschi-Derwische, der ihn in seine geheimnisumwitterten okkulten Lehren einführt. Die von Musik und Gesang getragenen Riten gipfeln in der mystischen Vereinigung des Menschen mit der Schöpfung. Der tranceähnliche, bis heute ausgeübte Tanz der Derwische ist Teil dieses Ritus und symbolisiert den Umlauf der Planeten um den Mittelpunkt des Universums, die Sonne. Nach eigenen Aufzeichnungen begegnet Glauer hier auch dem jüdischen Kaufmann Thermudi, der ihn in die Lehre der Rosenkreuzer eingeführt haben soll. Eine verschwiegene Bruderschaft, deren Wurzeln sich bis in das 15. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Glauer stieg in den höchsten Grad der Bruderschaft auf und wurde zum Meister der Rosenkreuzer ernannt. Im Rahmen seiner Studien stößt er auf Helena Blavatsky, eine rätselhafte Persönlichkeit mit schillernder Vergangenheit. Blavatsky, eine charismatische Frau aus russischem Adel, hatte schon in ihrer Jugend mehrere Reisen nach Tibet und Indien unternommen. Von dort brachte sie eine Lehre mit, die ihr ein tibetischer Weiser anvertraute. Sie besagt, dass die Menschheit aus 7 Rassen besteht, die sich jeweils in 7 Unterrassen unterteilen lassen.